Kapitel 4 Übung D1 Hören Sie die Redemittel. Sprechen Sie die Wendungen nach. Guten Morgen. Ich möchte bitte eine Tasse Kaffee. Ich nehme das Schnitzel. Ich esse den Lachs. Ich trinke ein Bier. Ich hätte gern ein Glas Weißwein. Wie schmeckt der Salat? Er schmeckt ausgezeichnet. Er schmeckt schrecklich. Ich finde ihn lecker. Ich finde ihn ungenießbar. Guten Appetit. Zum Wohl. Prost. Die Rechnung bitte. Ich möchte bitte zahlen. Ich möchte bitte 2 Kilo Kartoffeln. Ich nehme 3 Bananen. Ich brauche 200 Gramm Schinken. Sonst noch etwas? Ist das alles? Ja, das ist alles. Haben Sie das Geld passend? Schälen Sie das Obst. Schneiden Sie die Äpfel. Kochen Sie die Kartoffeln. Braten Sie das Fleisch. Geben Sie die Obststücke in eine Schüssel. Vermengen Sie das Obst mit Zucker. Ich esse zum Frühstück frisches Obst, zum Mittagessen Fleisch mit Kartoffeln und zum Abendbrot Spaghetti. Ich trinke gern ein Glas Orangensaft. Ich mag keine Tomatensuppe. In Frankreich isst man viel Weißbrot. In Frankreich trinkt man gern ein Glas Wein. Zum Frühstück gibt es normalerweise ein Brötchen mit Marmelade. Das Mittagessen besteht aus Fleisch und Kartoffeln. Zum Abendbrot essen viele Menschen Brot und Wurst. Kaffee ist sehr beliebt. Viele Menschen mögen auch Schokolade. Ein besonderes Getränk ist der Apfelwein.